Sollte sich jemand fragen, warum diese Konserve so spät erscheint, an einem Sonntag, nicht am Donnerstag, Freitag oder Samstag, und sich noch nicht an meine temporären Unregelmäßigkeiten gewöhnt haben? Ich hoffe nicht, falls doch, ich hatte meine Gründe. Wie man nicht selten erfährt, verlassen Autos zuweilen die Straße, um abseits in Gräben aufs Dach oder übers Dach auf die Seite zu rollen. Dies meist zum Ärger der Insassen und des Fahrzeughalters, MWD. Aber solange keine Insassen verletzt sind und niemand weiteres zu Schaden kommt, handelt es sich meist nur um eine, gern auch mal kostenintensive Lebenserfahrung. Nervig und zeitintensiv ist der Rattenschwanz, den das Ganze nach sich zieht. Doch was tut man nicht alles für die Familie? Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 90. Tja, alles neu macht der Mai. Die Zeit des Verniedlichens ist vorbei. Übergewichtigen weißen Cis-Männern jenseits der 50 steht der volle Vornamen ohnehin besser. Sagt wer? Na ich, wer auch sonst. Sollte jetzt jemand befürchten, ich sei plötzlich erwachsen geworden? Nein. All jenen, die das Gegenteil gehofft haben, sei mit den Worten Dr. McCoys gesagt, »She's dead, Jim«, die Hoffnung. Für die heutige Konserve habe ich zunächst ein kleines Experiment vorbereitet. Ein Zufallszahlengenerator erzeugt Zufallszahlen im Bereich 1 bis 24. Jede Zahl ist einem Ton zugeordnet, beginnt mit C. 1 wäre somit C, 2 Cis, 3 D und so weiter. Letztendlich ergibt sich eine Zahlenreihe und damit eine zwei Oktaven umfassende Notenfolge. Diese Folge kann Note für Note gespielt werden. Alternativ können aufeinanderfolgende Töne, dort wo es Sinn macht, zu zwei oder drei Klängen zusammengefasst werden. Ich habe im Vorfeld bereits die Zufallszahlenfolge erzeugt. Sie lautet 6, 7, 15, 20, 5, 15, 10, 16, 3, 19, 21, 15, 24, 21, 17, 23, 3, 4, 22, 10, 21, 22, 13, 4, 15, 5, 16, 14, 17, 14, 5, 4, 3, 13, 5, 16, 15, 6, 15, 5, 10, 21, 4, 7, 21, 2, 4, 22, 5, 16, 15, 13, 8, 1. Umgewandelt in Noten ist es F, Fis, na, ist natürlich jetzt schwierig. Also, ich kann euch das erzählen, so von wegen Fis unten und Fis oben oder was weiß ich, F2 und Fis 3 oder wie auch immer. Egal. Das würde jetzt zu weit führen, aber gespielt klingt es so. Beziehungsweise alternativ mit zwei oder drei Klängen so. Oder noch anders alternativ so. Ich spiele den Clip jetzt nochmal, also in einer einzelnen Spur, setze einen zweiten Sound darunter mit einer anderen Variation, das heißt der zweiten der beiden, später noch einen dritten Sound mit einer dritten Variation, die ihr eben auch gehört habt, und ganz zum Schluss mit einem Schlagzeug. Das Ganze hört sich dann so an. Thank you. Für die Drumspur mussten die obersten Töne runtertransponiert werden in die untere Oktave, weil ansonsten nicht genug Drum-Instrumente zur Verfügung standen. Abschließend erhöhe ich das Abspieltempo von 70 auf 130 Schläge pro Minute. Tja, wie es der Zufall so wollte, könnte ein Stockhausen-Ding sein oder so, keine Ahnung, aber ein Blumentopf lässt sich damit wahrscheinlich nicht gewinnen. Naja, war ja auch nur ein Experiment. Zufallszahlen, so melodisch. Es geschah an einem Sonntag. Naja, eigentlich geschieht es fast jeden Sonntag. Lavalieren beim Schrittieren. Diesmal noch langweiliger als zuletzt, obwohl teils auf anderen Wegen. Na dann. Keine drei Schritte gemacht, schon außer Atem. Zu viel gefressen am Wochenende. Tja, so sieht's aus. Es ist Sonntag, der 24.04.2022 und wir gehen nicht die Trasse. In dem Zusammenhang, denkt dran, nicht mehr lange und es ist Heiligabend, denn heute ist der 24. Nicht, dass das wieder so plötzlich kommt. Sind da noch, Moment, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, 8 Monate. Also haltet euch ran mit Geschenken. Ja, Zierkirsche, die verliert hier eine ganze Menge Blütenblätter. Der ganze Boden ist hier schön rot. Beziehungsweise rosa. Als hätte es rosa geschneit. Schön eigentlich. Die kann man doch bestimmt super mit so einem Laubsauger. Ich würde sagen, Sauger mit integriertem Schnitzelwerk. Auch hier an der schönen Mauer zeigt der Bruchstein, was er kann, brechen. Es ist immer noch der Brungast von Lindlar. Heute aber nicht die übliche Strecke von Altenlinde aus, sondern über die Eremitage. Das heißt, Bismarckstraße an den zwei Tigern vorbei, hoch auf den Berg, Eremitage und dann Richtung Osten, um den Brungast rum, aber praktisch an der Bergflanke. Durch die fehlenden Bäume, auch hier ist sehr viel abgeholzt worden, knallt die Sonne unbarmherzig auf den ausgetrockneten Weg. Aber man sieht die Bruchsteinhügel, sprich die Halden, recht gut und hat jetzt auch von hier einen schönen Blick auf Lindlar. Das ist da oben die Jugendherberge. Müsste sie sein, ne? Und darüber ist Lindlar Ost. Ja, da ist die Schule. Da ist das schwarze Ding da oben. Müsste sie sein. Und da vorne die Ecke ist Schule, Lindlar Ost. Wir müssten hier bei Gelegenheit mal mit Koordinaten vorbeikommen. Weil wenn ich mir das hier so angucke, habe ich die Befürchtung, dass möglicherweise das Final von Anno nicht mehr wirklich verfügbar ist, weil das müsste nämlich da ungefähr liegen. Okay. Da hinten. Ja, oder ein Stück früher, aber das kann gut hinkommen, meine ich, ne? Hier irgendwie rein und dann nach da hinten an den, oder sogar direkt da an dieser Bruchwand. Und dann war es das. Könnte eng werden. Tja, aber hierher gehen wir falsch. Nein, nein, wir müssen da runter und dann da links. Und dann da hinten wieder hoch? Okay. Das war das, was ich meinte. Wenn ich hier rechts gekommen bin, dass die Brumme ist. Und da links bin ich noch nicht. Ja, aber es gibt hier Oder es gab hier, meine ich, einen Waldweg. Oder wir hätten da eben wirklich hochgemusst, aber das glaube ich nicht. Weil wir gehen nach hier eigentlich falsch. Wenn der jetzt hier unten keinen Knick gibt, dann... Ah, hier, okay, gut. Ja, jetzt sehe ich es ja. Nö, ich denke mal, das ist so ein bisschen wie... Normalerweise bin ich ja immer in der Rolle, ne? So Klugscheißer kann keiner leiden. Was liegt denn da für ein Stein und für ein Bund da drauf? Diese Oberbergste und die Malke. Ah, okay. Ja, was denn jetzt? Ich will in der Sonne gehen, ich will die Schattensteine. Ah, guck, das eine. Was? Ist das eine oder ist das einfach nur ein anderes Viech? Na, ich würde sagen, das ist eine Zecke. Warte mal, du hast hier hinten lauter grüne Viecher an der Jacke. Vielleicht sollten wir ein bisschen genauer gucken. Jetzt warte mal, bleib mal stehen. So, und jetzt müssen wir hier hoch, ne? Ich denke, warten Sie. Ich kann ja mal eben in die Karte gucken, aber ich denke schon, dass es der jetzt ist. Machen wir mal hier an und da an. Und dann da an. Und dann Karte. Nee, den unteren. Tatsächlich den unteren. Das ist der Stichweg, der da hochgeht. Der kommt wahrscheinlich oben auch raus, aber führt tatsächlich Wasser, der Sieven. Aber wenig. Gut, die gehen da hoch. Also kommt der Weg da oben wohl irgendwo raus. Ist eh ohnehin selten, dass hier ein Weg mal im Nichts endet, aber... Aber das ist der, den wir... Ja, aber das ist der, den wir hier gehen wollten. Auf Hinterrübach zu. Und dann hinten hoch und dann zum Fernsehturm. Ehemals. Außerdem ist hier ein angenehmes Lüftchen. Aber kahle Hänge ohne Ende. Ein etablierter Weg. Auch eine hübsche Hütte da, ne? Mit Türmchen und so in Fachwerk. Hat was. Schon interessant, dass man die evangelische und katholische Kirche so nah beieinander setzt, ne? Also hier steht ein Schild. Ich kann jetzt schlecht hören, ob das jetzt hier wirklich ins Mikro reinknallt oder nicht. Lindler SPD. Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun, als im Großen darüber zu reden. Willy Brandt. Hier wurden die ersten 400 Bäume durch die SPD Lindler Gestifteten angepflanzt. Lindler, März 2021. Schön, 400 Bäume durch die SPD Lindler. Wow. Die Frage ist jetzt, und das müsste man vielleicht mal checken, wem genau gehört diese Parzelle? Gehört sie der Gemeinde Lindler? Oder einem SPD-Mitglied. Fragen über Fragen. Auch hier ein schöner Ausblick, ne? Schrecklich. Das ist das Wäldchen, wo der eine Kasch vom Bamsti liegt. Denke ich. Ja, ich kam drauf. Ja. Aber kann man bald die Industrieerweiterung machen. Die Bäume ja nicht mehr schützenswert sind ja weg. Ja, aber da sind ja schon lauter neue. Ist ja teilweise neu angepflanzt. Ja, ich fände das aber wesentlich schlimmer, wenn die Runterrichtung wirklich irgendwann runter Richtung Felsental gehen. Weil. Ja, Arbeitsplätze. Weißt du doch. Und dann hast du dann so eine Firma, die Holz verkauft. Mit Hallen, das ist hier eine Oberflächenversiegelung, die ist schon richtig geil. Ich tippe mal so aufs halbe Industriegebiet, aber wie gesagt, persönliche Meinung. Aber viele Mitarbeiter sind das da nicht. Insbesondere nicht in der Ausstellungsfläche. Wenn die Arbeitsplätze bedeuten würden, dass wenigstens eine Firma dahin kommt, die auch eine betriebliche Kita brauchen, wäre ich amused. Wenn sich das zu meinen Gunsten da entwickeln würde. Dann könntest du da auch mit dem Elektrofahrrad hinfahren. Genau. Oder zu Fuß gehen. Ja, Ja, Schritte. Ja, aber das ist hier wie Deich, ne? Grün und oben blau. Fertig. Ein kleines bisschen Dünengras vielleicht noch. Ja, könnte fast eine Werbeveranstaltung für Lindlar werden hier. Das ist von den Ausblicken heute hier sehr, sehr schön. Kann ich also jedem nur mal empfehlen. Wer hier spazieren gehen möchte, der könne das tun. Weil es gibt also nicht nur abgeholzte Flächen. Vogelhäuser von Meister Eder handgefertigt zu verkaufen. Ach du Scheiße. Wir hatten hier früher mal ein Busunternehmen. Vorsicht, Auto. Die haben so Reisen gemacht und so, vom Namen her. Und der endete auf Eder, vom Namen her. Und der ist das, glaube ich, auch. Das erinnert mich an was. Da rein. Ja, da war ich doch damals mit den Jungs. Also wegen der Maie. Ist ja jetzt bald soweit. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Wir waren auf dem alten Bahndamm zelten seinerzeit. Wir waren noch jung. Der B hatte sein C-Kadett. Und der P wollte eine Maie für sein Mädel haben. Wir waren so 6, 7 Leute. Und dann waren wir hier oben im Wald, haben hier in der Nähe geparkt. Und dann ging der P mit der Axt los und fing an, einen Baum zu fällen. Wir hatten aber gehört, dass die Polizei seinerzeit hier ziemlich stark patrouillierte, um zu gucken, dass hier nachts nichts im Wald passiert und wahrscheinlich auch wegen der Bäume. Es war halt die Mainacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll. Man soll es ja nicht selbst belasten. Ne? Ist aber ist 30 Jahre her, ist vollkommen egal. So war das eben. Nein, also ich stand quasi Schmiere. P und B fingen an, den Baum abzumachen. Und ich hatte ihnen halt im Vorfeld gesagt, passt auf, wenn der Baum irgendwo in der Gabel hängen bleibt, dann kann es sein, wenn der Übergewicht kriegt, dass der hinten ausschlägt. Und wie es der Zufall wollte, manchmal ist der Teufel ja ein Eichhörnchen, blieb der Baum hängen und P hackte hinten noch die letzten Zipfel ab. Dann kam der Stamm hoch und hat ihn richtig, was steht denn hier, Zeugen gesucht. Belohnung 600 Euro bei Tatermittlungen am Wochenende 30.10. bis 11. wurde unter anderem die Zange gestohlen. Hinweise und dann kommt eine Telefonnummer. Was denn bitte für eine Zange? War das eine Zange? Ja, vielleicht war das eine Zange von so einem Harvester oder so. Oder hier so ein Teil, was Bäume auflädt. Keine Ahnung. Ja, also die Jungs waren dabei, den Baum abzumachen. Der Baum, der hing hinten an den letzten Zipfeln. Und P hackt die durch. Der Baum kriegt nach vorne Übergewicht. Hinten der Stamm schlägt hoch und erwischt den voll an der Seite am Hals und am Kopf. Ordentliche Schürfwunde. Aber der Baum musste ja dann erstmal zu dem Mädel. Gut, wir also den Baum. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind ja hier im Wald. Und im Wald sind die Verkehrsregeln ja ein bisschen anders. Ah ja, im Wald sind die Verkehrsregeln ein bisschen anders. Sagt wer? Na ich, nein. Im Wald sind natürlich die Verkehrsregeln nicht ein bisschen anders, aber abseits der offiziellen Wege gilt möglicherweise die Straßenverkehrsordnung nicht. Deswegen könnte das im Wald ein wenig anders sein. Also ich behaupte nicht, dass es andere Verkehrsregeln im Wald gäbe oder möglicherweise keine. Man biegt sie sich halt ein wenig zurecht im Wald. Also da kann man Sachen machen, die man möglicherweise auf einer öffentlichen Straße nicht machen darf. Ja, wie rede ich mich da wieder raus? Keine Ahnung. Aber zum Glück ist es ja verjährt. Verkehrsregeln ja ein bisschen anders. Wir haben den Baum also auf diesen C-Kadett gelegt. Der ragte dann vorne so 2 Meter nach vorne über, wie ein Panzergeschützrohr. Wir haben eine Decke drunter drunter gelegt und der lag halt auf dem Dach auf. Und die Krone, die schrabbelte hinten über den Boden. Also das Ding, das hatte schon so gut, weiß ich nicht, 7 Meter. Und weil die anderen schon getankt hatten, war ich dann der Typ, der dann diesen C-Kadett fahren sollte. Und ich muss sagen, es war eine doch recht abenteuerliche Fahrt, gerade durch die Kurven hier im Wald, weil wenn vorne so ein Ding rausragt und hinten keiner dreht, also hinten keine lenkbare Auflage ist, dann ist das schon recht schwierig. Wir haben den Baum dann zu dem Mädel gekriegt und das Dach von dem Kadett sah danach auch dementsprechend aus, war aber egal, weil der ein paar Monate später ohnehin zerflext wurde. Ja, das machte man hier damals auf dem Dorf auch noch so. Da ist ja der Oma-Borner Freilichtaltar, wie fein. Und danach sind wir dann ins Krankenhaus gefahren, den P abgeben, den der da dann doch mal ganz ordentlich behandelt werden musste. Naja, ich meine, was heißt behandelt werden? Also die haben den im Krankenhaus ein bisschen so mit Beta-Isodona oder irgendeinem anderen Jodersatz oder Jodzeug eingeschmiert, die Wunde desinfiziert und mal geguckt, genäht werden musste, nicht gravierend was. Klar, er war halt ein bisschen blutig am Hemdkragen, aber kann ja schon mal passieren hier auf dem Dorf und mehr war eigentlich nicht. Wahrscheinlich haben sie noch geguckt, ob er eine Gehirnerschütterung hat oder so. Aber das ist es dann auch. Und dann haben wir ihn eingeladen und sind wieder zurück zum Bahndamm, um da zu feiern. Und um unsere, ich glaube, wir hatten Schwein und Rind halb und halb und haben da Burger-Patties oder Frikadellen draus gedreht und die über offenem Feuer halb durchgebraten, so, ich weiß auch nicht, und dann in Toast oder Brötchen geklatscht, keine Ahnung. Die Erinnerung ist sehr schwach an diese Nacht. Aber man hat uns zumindest nicht den Baum auf dem Bahndamm geklaut. Was aus dem Baum beim Mädel gewesen ist, ich glaube, er war sogar am nächsten Tag noch da. Naja, und das Auto auf dem Dach sah wie gesagt recht scheiße aus. Aber das ist eine andere Geschichte. Damals auf dem Dorf. Das war noch behandelt Zeiten. Werden musste. Es war das interessanteste, oder das war die interessanteste Mainacht, die wir seinerzeit hier hatten. Wo wolltest du jetzt her, da? Ja gut, wir haben jetzt 6,2, dann würde ich aber doch vorschlagen, gehen wir nicht direkt runter, sondern hinten her, ne? Wo kommen wir denn hin, wenn wir den Schlenker machen? Ja, da schlenkern wir wieder auf den Weg drauf. Dann machen wir die Biege noch, da waren wir auch lang nicht mehr. Also im Moment sind wir oben am dicken Herrgott. Mal wieder. Nur diesmal sind wir aus der Gegenrichtung gekommen. Das Wetter ist echt herrlich heute. Und ich habe auch gar nicht so viel zu erzählen. Es gibt einiges zu schrittieren, einiges zu lavalieren, aber nicht viel zu parlieren. Muss auch mal sein. 2 Zitronenfalter bei der Balz. Auch hier liegen Bäume über dem Weg. Müssen wir jetzt den gehen oder den? Erstmal noch ein bisschen weiter. Weil der geht ja wieder auf Hönighausen an, ne? Aber wenn wir erst nach Hönighausen runterkommen, dann sind wir fast wieder in Haibach. Ja. Grünes Nadelholz, unglaublich. Bin mir gar nicht so sicher. Hier die ganzen coolen, die wir hier zum Teil haben, die müssten aus dem Krieg sein, als die damals hier die Ecke bombardiert hatten. Ja, hier auch interessant aus. Ich gehe mir da mal eben kurz in diesen Wald rein. Ich muss mir mal was anschauen. Sehr, sehr schön hier eigentlich. Könnte man Cash hinlegen. Tatsächlich. Hat was. Aber das hier sind Halden. Bruchsteinhalden. Ging das hier nicht damals zu dem... Hier war doch mal so ein komischer Cash gewesen. Und ich glaube, der war da unten in diesem Loch hier. Bin ich mir fast sicher. Das ist ein ordentliches Loch hier. Sah damals noch ein bisschen anders aus. Hier dieses Zeckending. Da unten rein. Ja, da gehen wir jetzt mal kurz gucken. Das sieht ja richtig spannend aus. Wo Bäume noch sehr interessant wachsen. Schön. Ja. Macht heute richtig Bock. Ja. Und jetzt biegen wir ab, wa? Nö, ja, wir nehmen die. Die nehmen wir jetzt. Bitte? Sind ja schon richtig weit. Ja. 7 irgendwas. Also ich tippe jetzt drauf, wir kommen da, wo dieses Wasser fließt, raus. Und gehen dann unten wieder auf diese Bruchfläche zu. Also da, wo diese Singgruppe war. Meinst du? Okay. Ja, dann lass ich mich überraschen. Ja, ja. Wir schauen einfach nachher, ob es Mans oder Womans Planning war. Wer hier wem die Welt erklärt. So. Ja, ja. Meinst du so? Ich gehe mal davon aus, dass da Norden ist, weil da der Schatten hin zeigt von mir. Da hinten ist Süden, also gehen wir schon Richtung Altenlinde, so viel ist sicher. Und es ist ein befestigter Weg, das heißt, er kommt auch irgendwo raus. Damals? Ja, letztes Jahr, als wir die Frau mit dem Frau Huni getroffen haben, dann hast du dich, als du gesagt hast, dann habt ihr den Huni und sie sagt, ach, ich schon. Ach. Das ist ja auch wieder. Oder sind wir hier neulich hochgekommen von da unten und... Weil diese kaputten Bäume, die sehen ja alle gleich aus. Die hängen auch alle in die gleiche Richtung. Ja, Knarz. Fichte. Gestern habe ich es dann geschafft, eine Hirschkeule zu versauen, kochtechnisch. Wir hatten sie also richtig schön gewürzt und sie war im Bräter auf Speck. Mit Rotwein und hier Mös und Zwiebelchen und so. Alu abgedeckt, Bratenthermometer drin. Und ich dachte so, die fahren wir jetzt auf eine schöne Kerntemperatur von 60 Grad. Und dann ist alles schick. Aber irgendwie habe ich mich wohl bei der Temperatur am Herd verguckt. Oder habe die Dicke des Fleischstücks falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall bin ich noch runter in den Keller, habe mir entspannt die neue Folge PK angeguckt, bin dann wieder rauf und ich hatte eigentlich vor, diesen Hirsch langsam auf Temperatur zu bringen. Über mehrere Stunden, bis die Kerntemperatur reicht ist, damit er schön saftig ist und fast zerfällt. Ja, und dann komme ich also nach dieser Stunde hoch. Essen sollte dann 3 Stunden später sein eigentlich. Komme ich nach dieser Stunde hoch, guck einmal da rein und das Bratenthermometer schreit mich mit 90 Grad an. Herd ausgemacht, da fiel dann die Temperatur und das Fleisch war noch nicht ganz Schuhsohle, aber fast. Peinlich, unangenehm. Das schöne Fleisch. Aber heute haben wir noch einen Versuch. Versuch macht klug und da werde ich die Temperatur erstmal auf 60 Grad begrenzen und dann erst hochgehen, wenn es in Richtung Essen geht. Bitte? Ich muss ja zu deiner Verteidigung sagen, du hast das ja schon ein paar Mal sehr gut hingekommen. Oh, danke schön. Aber dummerweise gestern nicht. Schade. Naja. Wir haben noch ein Stück für heute. Unbehandelt. Dann probiere ich das halt nochmal und wie gesagt, heute werde ich die Temperatur wesentlich niedriger einstellen. Knapp oberhalb der Kerntemperatur und dann mal langsam hoch slow gucken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir sind aber oberhalb, guck, weil das müsste nämlich der Hang sein, der auf Haibach hin. Das heißt, da müssten wir hier letztens runtergegangen sein. Oder nicht. Da dann hinten sind rein? Wir nicht gegangen. Diesen Weg nicht? Dann ist das der von Hönighausen. Ja. Aber dann sieht der Berg ja genauso aus wie der andere. Oh Gott, wie kann das denn sein? Holde. Stimmt. Diese Geocacher würden jetzt sagen, Der Brungast ist groß. Da gibt es Stellen, wo dich nie jemand findet. Und das ist auch so. Weil es gibt nämlich Stellen, da wird dich nie jemand suchen, wegen der Zecken. Ja. Wir sind da bestimmt schon mal hergegangen, wo wir unter dem Zaun durch sind. Du erinnerst dich letztes Jahr daran? Ungern. Aber dennoch. Ich erinnere mich ungern. Ich glaube, das ist der Weg. Wenn wir wollten, wir sind hingefahren. Und da sind wir runtergefahren. Ja. Hä? Das grüne Gestrüpp und dahinter ist dieser abgeschnittene Baum, wo auch das grüne Gestrüpp ist. Dazwischen geht der Weg zum dicken Herrgott. Ach. Ja. Da sind nämlich gerade die Radfahrer lang gefahren, die du nicht gesehen hast. Habe ich gesehen. Einer hatte ein gelbes, genau. Kann man jetzt immer sagen. Ja. Hier hat jeder Radfahrer so ein gelbes Jacken- oder Westending an, so in Leucht. Genau. Oder in Orange. Aber die meisten in Gelb Leucht. Textmarker Gelb, damit man sie nicht übersieht. Ja, ja. So ist es. Den sieht man jetzt echt von überall. So wie es halt früher war. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Ja, wir können doch von hier. Wir haben hier immer das Glockenläuten von Hartegasse gehört. Und jetzt können wir auch Hartegasse sehen, weil guck da. Der Blick ist es. Und heute mal aus der Gegenrichtung. Ja, und weil wir immer von hier gegangen sind und nicht zurückgeguckt haben, haben wir auch mal nie gesehen. Schön sind diese positiven Momente, wenn man mal aus der Gegenrichtung kommt. Gegenrichtung nicht zu vernachlässigen. Oder Gegenrichtung so wichtig. Ja, hier kann man sehr schön spazieren gehen, viel spazieren gehen. Und egal wie oft man einen Weg geht, man hat immer wieder neue Inspirationen. Und da ist auch die Hütte, wo es möglicherweise Eierschalen sind. Zumindest ist hier, ich habe zumindest gesagt, zumindest ist hier ein Mülleimer. Das war doch die Schranke. Da hat doch einer die Schranke zugemacht. Glaube ich ja jetzt nicht. Ja, das war aber doch knallhart die Schranke. Das kann nur die Schranke gewesen sein, weil hier ist sonst keiner. Da macht doch einer die Schranke zu. Und ich bin's nicht. Vielleicht haben die ja jetzt einen Schrankenwärter eingestellt. Apropos eingestellt. Neulich erwähnte ich, dass ich meinem Stuhl eine Corsage verpassen wolle. Habe ich nicht gemacht. Auch wollte ich die vor geraumer Zeit eingebaute Dunstabzugshaube mit einem Gewürzregal verkleiden. Habe ich nicht gemacht. Kürzlich hatte ich eine neue Idee. Ich bewerbe mich als Crewmitglied. Nicht jedoch auf der Hansine, weil viel zu weit weg, sondern auf dem Piratenschiff von Sam, die ja jeder aus Plötzlich Piratin kennt. Mutmaßlich könnte mein Name umwegig in die Lostrommel gelangt sein. Eine Bestätigung dafür habe ich nämlich nicht. Sollte dem so sein, könnte er mit etwas Glück dort auch wieder rausgezogen werden. Immerhin hat das ja damals schon mal beim Wanderwaffeleisen geklappt. Wenngleich auch in einem anderen Lostopf. Und wenn, werde ich vielleicht zum Bewährungsgespräch eingeladen, wobei das recht einseitig sein soll, wie ich kürzlich hörte. Angeblich erhält man eine Aufgabe und falls man die zu Sams Zufriedenheit löst, besteht eine gute Chance, in die Crew aufgenommen zu werden. Stichwort: tapfere Tackerhacker. Andernfalls wartet die Planke. I'm a loser, baby, so why don't you plank me? Ich rechne mir zwar nicht sehr viele Chancen aus, aber naja, wie sang es einst Muffy Pete? Über sieben Planken musst du gehen, sieben lange Jahre überstehen. Erst wirst du der Fischefutter sein, dann trittst du in Sams Crew ein. Naja, erst einmal gezogen werden, egal wie es ausgeht, ob Lavalieren beim Piratieren oder Lavalieren beim Plankieren. Es ist mal was anderes als dieses ewige Lavalieren beim Schrittieren, oder? Aber wer weiß, ob mir Fortuna hold ist. Meine Holde ist schließlich eine andere. Deshalb harre ich zunächst der Ziehung. Harr, harr, Gefahr. Wärter eingestellt. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, tatsächlich. Da hat sich doch einer einen Spaß erlaubt und da was draufgeklebt. Das ist doch gedruckt und laminiert. Siehste? Ja. Ja, weil wir uns nicht umgedreht haben, haben wir auch dieses nie gesehen. Heute kaum Galopperparty. Guck, nichts los auf dem Reiterhof. Haben sie hier auch so einen Abkürzungsweg gemacht? Und hier runter Pfade. Die können wir auch mal erkunden irgendwann. Die Pfade. Guck mal, das ist die Kapelle Oberbreidenbach. Von hier aus hinter dem Reiterhof, das Weiße. Ja. Und die viereckige Bude, die da steht, das ist die Burg Oberbreidenbach. Das ist die, wo ich letztes Mal von erzählt habe. Dann mache ich hier nochmal ein Foto. Du hast doch ein gutes Tele, ne? Gib mir mal deinen Knipsomaten, der ist schöner, was Entfernung angeht. Der kann das besser. Ja, oder wir gehen irgendwann mal da oben im Wald spazieren. Das können wir auch mal machen. Müssen wir nur hinfahren. Ich habe schon überlegt, so die alte Tigerentenrunde oder so da oben von Oma Born aus. Das könnte man machen. Das ist der Weg, den wir sonst. Ja, aber hier habe ich schon neulich ein Foto gemacht. Ja. Dann sind wir auch hier in diese Richtung gegangen. Schau, wie die Hecke über die Wiesen mäandriert. Das ist ja wie die kleinen Mäuerchen in Schottland. Genau. Schönes Zickzack. Natürlich mäandrieren Hecken nicht. Nee? Sieht aber so aus. Weil es so aussieht. Schon geschickt, ne? Wie diese ganzen umgefallenen Bäume hier immer noch blühen, weil noch so ein Teil der Wurzeln Wasser zieht. Wenn du Hönighausen gehst, da unten ist ja noch dieser gemauerte Keller und das Teil, was die zugeschüttet haben, wo die früher den Sprengstoff gelagert hatten vom Steinbruch, wo auch dieser kleine Teich ist. Da können wir auch mal hingehen. Gehen wir mal gezielt nach Hönighausen, da das Stück, dann vielleicht hinten zum Fernsehturm rauf und dann die Runde. Dann müssen wir hinten unten in Heibach mal ein Stückchen da auf den Weg, den wir eben gesehen haben, abbiegen. In Richtung Hönighausen gehen. Oder direkt hier oben über den Fernsehturm nach Vorderrübach und dann nach Hönighausen runter und dann da um die Ecke. Das ging ja auch. Gehen wir übers Gelände oder? Können wir uns überlegen. Wenn wir übers Gelände gehen, dann kommen wir hinten. Da müssen wir nicht an der unten an der Straße durch vorbei. Dann gehen wir auch hier lang. Ah. Erinnerst du dich noch an diesen komischen Kran? Da oben ist der, den wir neulich gesehen haben, als wir hier oben im Steinbruch waren. Aha, Führung. Ja, im Hintergrund, wir sind jetzt wieder auf dem Steinbruchgelände, im Hintergrund hört ihr die Steinsägen. In der Halle. Ja, und hier werden dann die Qualitäten erzeugt, die die Leute haben wollen. Guck, das ist der Marmor, von dem ich neulich geredet habe. Hier sind Schlammabsetzbecken, das heißt, das Kühlwasser, was beim Steinschneiden erzeugt wird, ist ja Steinstaub durchsetzt, also Schleifstaub durchsetzt und das kann dann hier in diversen Absetzbecken absinken. Und dann gräbt man irgendwann den Steinschlamm wieder raus und dann ist es das. Interessant. Da lief mal irgendwann ein Riementrieb drüber. Und siehst du seitlich den Exzenter? Das heißt, der Exzenter hat das Ding angetrieben und mit dem Riemen wurde dann, was weiß ich, eine Steinsäge oder so betrieben. Ja, damals. Ach du Schade. Guck dir das mal an, da liegt die halbe Bäckerei, da liegen tausende von Brötchen und das ist ja Salat und Brötchen und Brot. Die halbe Bäckerei liegt hier. Keine Ahnung. Salat und Brot. Ja, aber dann schimmeln ja nicht die Eier, da schimmelt ja nur das Brot. Was soll ich sagen? Ich dachte, der wäre zu verkaufen. Nee. Auf dem Zettel in der Scheibe steht, stellt euch vor, es wäre Krieg und keiner geht hin. Ja. Die Sprüche haben wir ja damals auch schon gehört. Damals, als wir noch No Future waren. Was soll ich sagen? Oh, die schüttet sich schon Bier ein. Kurz vor 12. Ja. Ist noch welches da? Ja, die ganzen Brötchen oder Brot hätte man ja auch alles an die Tafeln geben können, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das, was da nicht mehr war. Was war das denn? Das ist eine Art Papagei. Weißt du, so einer von denen, die auch in Köln überall auf den Bäumen sitzen, diese Zwergpapageien. Boah, wenn die sich jetzt hier ansiedeln, dann nochmal. Ja, dann braucht man sie nicht mehr im Käfig halten, hat man die halt so im Garten, ne? Das ist auch schön. Aber die haben so Karnickelpotenzial. Ja. Aber dann haben wir hier halt wieder Vögel. Die singen dann halt nicht mehr so schön. Aber vielleicht plappern die nach. Dann sollte man halt nur nicht mehr unter Bäumen parken, ne? Wirst du komplett zugeschissen? Aber das ist ja auch, wenn so ein kompletter nach Stare, ne? Die so in Schwärmen. Mhm. Wenn du so ein. Was hängt denn da oben? Am Dach. Das ist der Arm vom Schornsteinfeger. Übrigens gibt es Neuigkeiten vom Zahn, sprich, ich hatte endlich die Implantationsbesprechung beim Kieferchirurgen. Erst wurde ein Beißabdruck auf Wachs erzeugt, dann Ober- und Unterkiefer abgelöffelt und anschließend ein Röntgenbild gemacht. Die anschließende Besprechung ergab, dass der Untergrund fürs Implantat ganz gut ausschaut. Allerdings sollte mein Zahnarzt zeitnah eine Krone auf einem wurzelgefüllten Zahn in Augenschein nehmen. Wäre ja blöd, wenn auch dort der Zahn unter der Krone wegrottet und sich das Ganze wiederholt. Erst sanieren, dann implantieren. Vielleicht klappt's ja dann bis zum Jahresende wieder mit dem vollflächigen Kauen. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 90 vom 01.05.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.